Ja, teils. Also das berufliche Nehmens auf jeden Fall. Aber ansonsten, ich bin ja halt ganz viel unterwegs. Also ich stelle selber in Hamm ganz selten aus. Jetzt zu Lafette war eher eine Ausnahme. Ansonsten, ob jetzt Essen, Oberhausen, die letzten, ja, hängt noch eigentlich Zeche Zollverein in Essen, hängt noch was in Oberhausen, hänge ich es nächste Woche ab. Gleichzeitig in Breslau, ob Berlin, ob Spanien, ob Polen, ob ja, Norddeutschland, Süddeutschland. Ich stelle an verschiedensten Stellen aus. Das sieht man, glaube ich, auch in meinem Lebenslauf. In Hamm selten, da ich das eigentlich auch finde, dass man quasi im eigenen Haus oder vor der eigenen Haustür lohnt es sich eigentlich kaum auszustellen. Dafür biete ich hier lieber die Möglichkeit, anderen Leuten ihre Kunst zu zeigen. Das finde ich auch viel wichtiger, einfach mal als Zusammenarbeit. Also in Hamm ist das eben das Zentrum deines Lebens. Ne? Ja, also in Hamm muss ich auch sagen, gibt es sehr, sehr viel Kunst und Kultur, sehr viele Möglichkeiten für Kunst und Kultur. Auch wenn ich mit Kollegen spreche oder halt aus eigener Erfahrung etliche Jahre Düsseldorf, Dortmund und jetzt 8 Jahre Hamm, Großstadterfahrung sogar. Also hier gibt es sehr viel Raum für Kultur, für Kunst. Es gibt sehr viele Möglichkeiten von der Stadt her, aber auch im privaten Rahmen, eine sehr aktive Kulturszene, Künstlerszene. Ob das jetzt von privaten Leuten oder Vereinen wie zum Beispiel Kunststoff, die regelmäßig Ausstellungen veranstalten oder halt Events veranstalten, weil es sind ja keine Ausstellungen, da geht es ja halt um unterschiedliche kulturelle Sachen oder städtische Sachen. Man hat hier eigentlich, ja, oder halt hier vom Verein, super viele Möglichkeiten als Künstler. Wenn ich das so meinen Kollegen, die halt in anderen Städten sesshaft sind und da arbeiten, dann wundern sich immer, boah, das ist ja ganz toll bei euch. Also das würden wir uns für unsere Städte eigentlich auch wünschen. Aber wie das immer so ist, wenn man da drin sitzt, sehen das selten welche. Also das ist, ich sag mal immer, man sieht ja auch immer, dass bei dem Nachbar vielleicht das toller, schöner und sonstiger ist und seinen eigenen Sachen sieht man nicht und so ähnlich ist es halt, glaube ich, auch bei vielen Hammern, die sehen das, was sie haben, eigentlich nicht, weil das so alltäglich ist und gucken dann halt nach außen, oh, die haben es ja toller und ich finde es gar nicht. Also Hamm ist eine ganz tolle Stadt, ich wohne hier auch gerne.